Abschnitt 10 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der Doktor und sein Patient, Teil 2. Nun, es ist ja kein Unglück daraus entstanden, versetzte ich lachend. Sie haben mir nur viel Kopfzerbrechen verursacht. Wenn Sie, mein Herr, sich gefälligst wieder ins Wartezimmer verfügen wollen, können wir die so plötzlich abgebrochene Konsultation gleich wieder aufnehmen. Etwa eine halbe Stunde lang sprach ich mit dem alten Herrn über seine Symptome, verschrieb ihm eine Arznei und sah ihn dann sich am Arm seines Sohnes entfernen. Ich sagte Ihnen schon, dass Blessington um diese Zeit seinen täglichen Spaziergang zu machen pflegte. Er kam bald nachher zurück und ich hörte ihn die Treppe hinaufgehen. Im nächsten Augenblick stürmte er aber wieder herunter und in mein Sprechzimmer, wie wahnsinnig vor Angst und Schrecken. »Wer ist in meinem Zimmer gewesen?« rief er. »Kein Mensch«, entgegnete ich. »Das ist eine freche Lüge«, kreischte er. »Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst.« Ich hielt ihm die beleidigende Rede zugute, da er vor Furcht ganz von Sinnen schien. Als ich mit ihm hinaufging, zeigte er mir verschiedene Fußspuren auf dem hellen Teppich. »Sollen die etwa von mir herrühren?« rief er. Die Abdrücke waren viel zu groß dazu und offenbar ganz frisch. Es hatte heute Nachmittag stark geregnet, wie Sie wissen, und außer den beiden Russen waren keine Patienten bei mir gewesen. Es ließ sich nicht anders erklären, als dass der Mann im Wartezimmer aus irgendeinem mir unbekannten Grunde in Blessingtons Wohnung hinaufgegangen war, während ich mich mit seinem Vater besprach. Nichts war von der Stelle gerückt oder entwendet worden. Die Fußspuren bildeten den einzigen Beweis, dass wirklich jemand im Zimmer gewesen war. Blessington regte sich ganz maßlos über den Vorfall auf, der natürlich keinem gleichgültig gewesen wäre. Er sank laut schluchzend in seinen Stuhl und war kaum imstande, einen zusammenhängenden Satz herauszubringen. Auf seinen Wunsch beschloss ich, mir bei Ihnen Rat zu holen, Herr Holmes. Die Sache ist auch wirklich höchst seltsam, obgleich er ihr entschieden eine viel zu große Wichtigkeit beilegt. Wenn Sie die Güte hätten, mit mir im Wagen zurückzukommen, würde sich Blessington vielleicht einigermaßen beruhigen. Dass es Ihnen gelingen könnte, eine Erklärung für den merkwürdigen Vorfall zu finden, wage ich kaum zu hoffen. Sherlock Holmes hatte dem langen Bericht so gespannt zugehört, dass ich wohl sah, wie sehr ihn die Angelegenheit interessierte. Zwar seine Gesichtszüge blieben regungslos wie immer, aber mehr und mehr senkten sich die Lider über seine Augen und immer dichter qualmte der Rauch seiner Pfeife bei jeder überraschenden Wendung in der Geschichte. Kaum hatte der Arzt geendet, als Holmes ohne ein Wort zu sagen aufsprang, mir meinen Hut in die Hand drückte, den seinigen vom Tische nahm und Dr. Trevelyan zur Tür hinaus folgte. Eine Viertelstunde später hielten wir vor seinem Wohnhause in der Brookstraße, das düster und schmucklos dalag wie die meisten Geschäftshäuser im West End. Der Diener ließ uns ein und wir stiegen die teppichbelegte Treppe hinauf. Da geschah etwas völlig Unerwartetes. Die Lampe im oberen Stock erlosch plötzlich und wir hörten in der Dunkelheit eine schnarrende, bebende Stimme uns zurufen: »Ich habe eine Pistole hier und sobald ihr näher kommt, schieße ich.« »Aber da hört sich denn doch alles auf, Herr Blessington«, rief Trevelyan erzürnt. »Also Sie sind es, Doktor«, sagte die Stimme im Ton großer Erleichterung. »Aber die beiden anderen Herren, sind Sie auch wirklich das, wofür Sie sich ausgeben?« Sein scharfer Blick suchte die Finsternis zu durchdringen, so gut es anging. »Es ist richtig, Sie können heraufkommen«, sagte er endlich. »Ich bedauere, dass ich Sie mit meinen Vorsichtsmaßregeln belästigen musste.« Er zündete die Gaslampe wieder an und wir sahen einen sonderbaren Menschen vor uns, dessen Äußeres noch deutlicher verriet, als es seine Stimme vorhin getan hatte, wie zerrüttet seine Nerven waren. Das dünne, sandfarbene Haar stand ihm vor innerer Erregung zu Berge. Er hatte eine kränkliche Gesichtsfarbe und musste wohl in letzter Zeit sehr abgemagert sein, denn die Haut war um Hals und Wangen ganz schlaff, obgleich er noch immer für einen sehr dicken Mann gelten konnte. In der Hand hielt er eine Pistole, die er in die Tasche gleiten ließ, als er auf uns zutrat. »Guten Abend, Herr Holmes«, sagte er, »besten Dank für Ihren Besuch. Kein Mensch braucht Ihren Rat wohl so nötig wie ich. Vermutlich hat Ihnen Dr. Trevelyan schon von dem frechen Hausfriedensbruch erzählt, der an mir verübt worden ist.« »Jawohl«, versetzte Holmes, »wer sind denn die beiden Männer, Herr Blessington, und was treibt Sie dazu, Ihre Ruhe zu stören?« »Ja, sehen Sie«, erwiderte der Angeredete mit nervöser Hast, »das ist eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Das werden Sie sich wohl selber sagen können.« »Soll das etwa heißen, dass Sie es nicht wissen?« »Bitte wollen Sie nicht eintreten. Haben Sie die Güte, sich einmal hierher zu bemühen.« Er führte uns in sein geräumiges und bequem ausgestattetes Schlafzimmer und deutete auf einen schwarzen Koffer, der zu Häupten des Bettes stand. »Ich bin nie ein reicher Mann gewesen, Herr Holmes«, sagte er. »Nur eine einzige Kapitalanlage habe ich in meinem Leben gemacht, wie Dr. Trevelyan Ihnen mitteilen kann. Ich habe nun einmal kein Vertrauen zu den Bankiers und würde mich nie auf solche Geldmenschen verlassen. Unter uns gesagt, alles, was ich besitze, liegt dort im Koffer. Sie können sich daher vorstellen, wie mir zumute ist, wenn unbekannte Leute heimlich in mein Zimmer eindringen.« Holmes sah Blessington mit forschendem Blick an und schüttelte den Kopf. »Wenn Sie versuchen wollen, mich zu täuschen, kann ich Ihnen keinen Rat geben.« »Aber ich habe Ihnen doch alles offen kundgetan.« Holmes wandte sich mit ärgerlicher Miene zum Gehen. »Guten Abend, Dr. Trevelyan«, sagte er. »Und für mich haben Sie keinen Rat«, stöhnte Blessington mit brechender Stimme. »Ich kann Ihnen nur raten, die Wahrheit zu sprechen.« In der nächsten Minute waren wir draußen und auf dem Heimweg begriffen. Wir hatten schon die Oxfordstraße hinter uns, ehe mein Gefährte die kleinste Äußerung tat. »Es tut mir leid, Watson, dass ich dich so vergeblich bemüht habe«, sagte er endlich. »Freilich, im Grunde ist der Fall ganz interessant.« »Ich kann nicht recht klug daraus werden«, gestand ich. »Es liegt doch auf der Hand, dass zwei Männer, vielleicht auch mehr, aber zwei jedenfalls Herrn Blessington zu Leibe gehen möchten. Ich bin fest überzeugt, dass der Jüngere sowohl das erste als das zweite Mal in Blessingtons Zimmer war, während sein Helfershelfer durch schlaue Vorspiegelungen die Aufmerksamkeit des Doktors zu fesseln wusste. Aber die Starrsucht...« »Ein geschickter Betrug, Watson, obgleich ich dem Herrn Spezialisten gegenüber das nicht auszusprechen wage. Gerade diese Krankheit lässt sich sehr leicht vortäuschen. Ich habe es selbst schon getan.« »Nun und was weiter?« »Es traf sich bei beiden Gelegenheiten ganz zufällig, dass Blessington gerade abwesend war. Sie wählten die ungewöhnliche Stunde für ihre Besuche offenbar, damit kein anderer Patient im Wartezimmer wäre. Dass dies gerade mit Blessingtons täglichem Ausgang zusammentraf, wussten sie nicht. Sie scheinen demnach mit seinen Gewohnheiten wenig vertraut. Wäre es ihnen nur um Beute zu tun gewesen, so hätten sie wenigstens den Versuch gemacht, sein Geld zu finden. Es lässt sich einem Menschen unfehlbar am Gesicht ablesen, wenn ihm um seine eigene Haut bange ist. Unmöglich kann er sich Feinde gemacht haben, die ihn mit solcher Rachsucht verfolgen, ohne dass er selbst darum weiß. Ich nehme daher als gewiss an, dass er die Männer kennt und seine Gründe hat, es nicht einzugestehen. Indessen ist es möglich, dass wir ihn morgen in einer mitteilsameren Stimmung finden.« »Noch eine andere Möglichkeit wäre vorhanden«, sagte ich. »Es ist zwar im höchsten Grade unwahrscheinlich, aber doch denkbar, dass die Begebenheit mit dem starrsüchtigen Russen und dessen Sohn auf bloßer Erfindung beruht und Trevelyan selbst zu irgendwelchem Zweck in Blessingtons Zimmer gewesen ist. Beim Schein der Gaslaterne sah ich, wie belustigt Holmes über meinen glänzenden Einfall lächelte. »Auch mir kam gleich zuerst diese Lösung der Angelegenheit in den Sinn, mein Junge«, sagte er, »aber bald wurde mir die Richtigkeit von des Doktors Angaben klar. Der jüngere Mann hatte so deutliche Fußspuren auf der Treppe zurückgelassen, dass ich gar nicht erst ins Zimmer zu gehen brauchte, um sie dort zu sehen. Seine Schuhe sind vorne breit und nicht spitz wie Blessingtons, auch fast 1,5 Zoll länger als des Doktors Stiefel. Darüber, dass er der Eindringling war, besteht also nicht der leiseste Zweifel, wie du mir zugeben wirst. Wir wollen jetzt die Sache beschlafen. Mich würde es sehr wundern, wenn wir nicht morgen früh neue Nachricht aus der Brookstraße erhielten. Sherlock Holmes' Prophezeiung sollte sich bald auf tragische Weise erfüllen. Am nächsten Morgen gegen 7:30, als kaum der Tag graute, sah ich ihn im Schlafrock neben meinem Bette stehen. »Draußen wartet eine Droschke auf uns, Watson«, sagte er. »Was gibt es denn?« »Es handelt sich um die Geschichte in der Brookstraße.« »Ist etwas Neues geschehen?« »Allem Anschein nach.« Holmes öffnete den Fensterladen. »Sieh her, ein Blatt aus dem Notizbuch und mit Bleistift darauf gekritzelt.« »Um Gottes Willen kommen Sie schnell, P.T.« »Unser Freund, der Doktor, hat das in schrecklicher Aufregung geschrieben. Mach dich fertig, alter Junge, es ist ein dringender Hilferuf.« Etwa eine Viertelstunde später waren wir wieder in der Wohnung des Arztes. Er kam uns mit entsetzter Miene entgegengestürzt. »Ist das eine Geschichte?« rief er, sich mit beiden Händen den Kopf haltend. »Was gibt's denn?« »Blessington hat sich umgebracht.« »Wahrhaftig?« »Ja, er hat sich heute Nacht erhängt. Der Doktor ging voran und wir betraten sein Wartezimmer.« »Der Schreck ist mir in alle Glieder gefahren. Ich weiß kaum mehr, was ich tue«, rief er. »Die Polizei ist schon oben. Wann haben Sie es entdeckt?« »Man bringt ihm jeden Morgen eine Tasse Tee hinauf. Als das Mädchen gegen 7 Uhr ins Zimmer trat, sah sie das Unglück. Er hatte den Strick an den Haken in der Decke gebunden, wo gewöhnlich die große Lampe hängt, und war dann von demselben Koffer heruntergesprungen, den er uns gestern gezeigt hat.« Holmes stand tief in Gedanken da. »Wenn Sie erlauben«, sagte er endlich, »möchte ich oben den Tatbestand in Augenschein nehmen.« Wir stiegen die Treppe hinauf und der Doktor folgte. Als wir ins Schlafzimmer traten, bot sich uns ein grauenhafter Anblick dar. Blessington, der dort am Stricke baumelte, sah kaum noch einem Menschen gleich. Sein Hals war stark in die Länge gezogen, wie der eines gerupften Huhnes, und im Gegensatz dazu nahm sich der übrige Körper umso aufgeschwemmter und formloser aus. Er war nur mit seinem langen Nachthemd bekleidet, aus dem die geschwollenen Füße und Fußgelenke starr und steif hervorsahen. Neben der Leiche stand ein schneidig aussehender Polizeibeamter, der sich Notizen in sein Taschenbuch machte. »Ach, Sie sind's, Herr Holmes«, sagte er, als mein Freund eintrat. »Das freut mich sehr.« »Guten Morgen, Lenner«, versetzte Holmes. »Sie werden gewiss nicht glauben, dass ich mich hier unberufen eindrängen will. Wissen Sie schon etwas von dem, was vorausgegangen ist, ehe es zu diesem Ende kam?« »Ja, man hat mir einiges mitgeteilt.« »Haben Sie bereits eine Ansicht darüber?« »Soweit ich sehen kann, ist der Mann aus Furcht von Sinnen gekommen. Er hat die Nacht über im Bett gelegen und geschlafen. Man sieht noch den tiefen Eindruck in den Kissen. Gegen 5 Uhr morgens wird am häufigsten Selbstmord verübt. Diese Zeit scheint er auch gewählt zu haben, um sich zu erhängen. Er hat die Tat mit allem Bedacht ausgeführt. Nach der Erstarrung der Muskeln zu urteilen, muss er seit etwa 3 Stunden tot sein, sagte ich. »Ist Ihnen irgendetwas Besonderes im Zimmer aufgefallen?«, erkundigte sich Holmes. »Ein Schraubenzieher und mehrere Schrauben lagen auf dem Waschtisch. Auch hat er die Nacht über stark geraucht. Hier sind 4 Zigarrenstummel, die ich im Kamin gefunden habe.« »Hm«, meinte Holmes, »liegt hier irgendwo seine Zigarrenspitze?« »Nein, ich habe keine gesehen.« »Oder seine Zigarrentasche?« »Die steckte im Rock.« Holmes öffnete sie und roch an der einzigen Zigarre, die sie noch enthielt. »Das ist eine Havanna«, sagte er, »und die anderen gehören zu der eigentümlichen Sorte, welche die Holländer aus Ostindien bei uns einführen. Sie sind im Verhältnis zur Länge ungewöhnlich dünn und meist in Stroh gewickelt.« Er untersuchte die vier Zigarrenenden mit seiner Taschenlupe. »Zwei sind durch die Spitze geraucht worden und zwei ohne«, sagte er. »Zwei hat man mit einem etwas stumpfen Messer abgeschnitten und die anderen beiden mit sehr scharfen Zähnen abgebissen. Es handelt sich hier um keinen Selbstmord, Lenner. Der Mann ist nach einem wohlüberlegten Plan von ein paar Bösewichten mit kaltem Blut umgebracht worden.« »Unmöglich«, rief der Polizeibeamte. »Weshalb? Wozu sollen die Verbrecher für ihr Opfer eine so unbequeme Todesart wählen? Das müssen wir zu ergründen suchen.« »Wie hätten sie hineinkommen können?« »Durch die Haustür. Die Eisenstange lag am Morgen noch vor. Dann hat man sie angelegt, nachdem sie draußen waren.« »Woher wissen Sie das alles?« »Ich habe Ihre Fußspuren gesehen. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, vielleicht kann ich Ihnen dann noch Näheres berichten.« Er ging nach der Tür, untersuchte das Schloss auf seine methodische Art, zog den Schlüssel heraus, der auf der Innenseite steckte, und betrachtete ihn gleichfalls. Auch das Bett, den Teppich, die Stühle, den Kaminsims, den Leichnam und den Strick unterwarf er einer genauen Besichtigung. Hierauf schnitten wir mit Hilfe des Polizisten den Unglücklichen ab und breiteten schweigend ein Tuch über die Leiche. »Wo kam der Strick her?«, fragte Holmes. Trevelyan zog ein zusammengerolltes Seil unter dem Bett hervor. »Es ist ein Stück hiervon«, sagte er. Blessington schwebte in steter Furcht vor Feuersgefahr und hielt immer ein Rettungsseil in seiner Nähe bereit, damit er durchs Fenster entkommen könnte, falls die Treppe in Brand geriete. »Das hat Ihnen viel Mühe erspart«, äußerte Holmes nachdenklich. »Jawohl, die Tatsachen liegen klar auf der Hand und mich soll's nicht wundern, wenn ich Ihnen bis heute Nachmittag auch alle Beweggründe mitteilen kann. Das Bild von Blessington dort auf dem Kaminsims will ich mitnehmen, vielleicht erleichtert es mir meine Nachforschung.« »Aber Sie haben uns ja noch gar nichts erklärt«, rief der Doktor. »Über die Reihenfolge der Ereignisse kann doch wohl kein Zweifel mehr bestehen. Drei Leute waren an dem Verbrechen beteiligt. Der junge Mann, der Alte und ein Dritter, über den ich noch im Dunkeln bin. Die ersten beiden stellten den russischen Edelmann und seinen Sohn vor. Wir sind also imstande, sie genau zu beschreiben. Sie wurden von ihrem Helfershelfer ins Haus eingelassen. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Lenner, so wäre es der, den Diener zu verhaften, der, wie ich höre, erst kürzlich bei dem Herrn Doktor eingetreten ist.« »Der Mensch ist nirgends zu finden«, sagt Trevelyan. »Köchin und das Hausmädchen haben schon vergebens nach ihm gesucht.« Holmes zuckte die Achseln. »Er hat eine ziemlich bedeutende Rolle in dem Trauerspiel gehabt. Die drei Leute sind auf den Fußspitzen die Treppe hinangeschlichen, der Alte voraus, dann der junge Mann und der Unbekannte zuletzt.« »Aber bester Holmes«, rief ich. »Die Fußspuren lassen sich nicht verwechseln. Schon gestern Abend habe ich gelernt, sie zu unterscheiden. Als die drei an Blessingtons Stube kamen, fanden sie zwar die Tür verschlossen, doch gelang es ihnen, mit Hilfe eines Drahtes den Schlüssel umzudrehen. Selbst ohne Lupe können sie die Kretzer hier am Schlüsselbart erkennen. Vielleicht schlief er noch oder war so von Furcht gelähmt, dass er nicht nach Hilfe rufen konnte. Aber selbst wenn er noch Zeit dazu hatte, ist der Schrei wohl ungehört verhallt. Das Haus hat dicke Wände. Nachdem sie ihrer Beute sicher waren, haben sie vermutlich eine Beratung gehalten. Eine Art Gerichtssitzung. Sie muss einige Zeit in Anspruch genommen haben, denn währenddem sind die Zigarren geraucht worden. Der Alte saß im Lehnstuhl und rauchte aus der Zigarrenspitze, der Jüngere hat dort drüben Platz genommen und die Zigarrenasche an der Kommode abgestrichen. Der Dritte ist im Zimmer auf- und abgegangen. Blessington wird wohl aufrecht im Bett gesessen haben, das lässt sich nicht mit voller Gewissheit behaupten. Die Sache endete damit, dass sie Blessington packten und aufhängten. Es war schon alles so genau überlegt und vorbereitet, dass sie, wie ich glaube, eine Art Kloben und kleine Winde oder Rolle mitgebracht haben, die als Galgen dienen und mittels der Schrauben an der Wand befestigt werden sollten. Als sie aber den Haken sahen, sparten sie sich natürlich die Mühe. Sobald ihr Werk getan war, machten sie sich aus dem Staube, und der Helfershelfer sperrte die Tür wieder hinter ihnen zu. Wir hatten alle mit der größten Spannung auf den Bericht über die nächtlichen Ereignisse gehorcht, für welchen Holmes nur so kleine und geringfügige Anhaltspunkte besaß, dass wir seinen Schlüssen kaum zu folgen vermochten. Der Polizeibeamte eilte nun spornstreichs fort, um des Dieners habhaft zu werden, Holmes und ich aber kehrten in die Bakerstraße zurück. Gleich nach dem Frühstück stand mein Freund vom Tische auf. »Um 3 Uhr bin ich wieder hier«, sagte er. »Ich habe für diese Stunde den Doktor und den Polizeibeamten zu einer Zusammenkunft hierher bestellt. Dann werde ich hoffentlich alles aufklären können, was an der Sache jetzt noch dunkel ist.« Die beiden Herren fanden sich zur bestimmten Zeit ein, aber es wurde 3:15, bevor mein Freund erschien. Als er eintrat, sah ich sofort an seiner Miene, dass ihm sein Vorhaben geglückt sein müsse. »Was gibt es Neues, Lennart?« »Wir haben den Diener.« »Vortrefflich, und ich habe die anderen.« »Was? Gefangen?« riefen wir alle drei. »Das nicht, aber ich weiß, wer Sie sind. Der Mann, der sich Blessington nannte, ist auf dem Polizeiamt genau bekannt und seine Mörder nicht minder. Sie heißen Biddle, Hayward und Moffat.« »Die Räuberbande, die Worthingtons Bank geplündert hat?« rief Lennart erstaunt. »Ganz recht«, versetzte Holmes. »So war Blessington kein anderer als Sutton?« »Jawohl, dann ist ja alles sonnenklar.« Trevelyan und ich sahen einander ganz verwirrt an. »Ihr werdet doch von dem großen Einbruchsdiebstahl in Worthingtons Bankhaus gehört haben«, sagte Holmes. 5 Leute waren daran beteiligt, jene 4 und ein 5. namens Cartwright.« Der Torhüter Tobin wurde ermordet und die Diebe entkamen mit 7.000 Pfund. Das geschah im Jahre 1875. Sie wurden alle 5 festgenommen, aber die Beweise genügten nicht, sie zu überführen. Da wurde Blessington, oder vielmehr Sutton, der Schlimmste der ganzen Bande, zum Verräter. Auf seine Aussage hin kam Cartwright an den Galgen, und die 3 anderen erhielten jeder 15 Jahre Zuchthaus. Kürzlich wurden sie entlassen, einige Jahre bevor ihre Strafzeit um war, und sie hatten nichts Eiligeres zu tun, als den Verräter ausfindig zu machen und den Tod ihres Kameraden zu rächen. Ihre beiden ersten Versuche, ihm zu Leibe zu gehen, misslangen, aber beim 3. Mal erreichten sie ihren Zweck. Verstehen Sie nun alles, Herr Doktor, oder kann ich Ihnen noch irgendeine Aufklärung geben? »Sie haben uns alles merkwürdig übersichtlich dargestellt«, sagte Trevelyan. »Wahrscheinlich hatte er an dem Tage, als er so aufgeregt war, Ihre Entlassung aus dem Zuchthaus in der Zeitung gelesen.« »Natürlich. Was er von dem Einbruch gefaselt hat, war die reinste Erfindung.« »Aber warum vertraute er sich Ihnen nicht an?« »Er wollte seine wahre Persönlichkeit so lange wie möglich vor aller Welt verbergen, denn die Rachsucht seiner früheren Kameraden war ihm wohl bekannt. Deshalb verschwieg er sein schmachvolles Geheimnis, und doch hätte das Gesetz seinen Schutz selbst einem so erbärmlichen Menschen wie er war nicht vorenthalten. Ja, ja, Lennart, der Schild des Gesetzes deckt den Verfolgten nicht immer in der Stunde der Gefahr. Aber das Schwert der Gerechtigkeit ist stets bereit, die Missetat zu rächen.« Das ist die merkwürdige Geschichte des Doktors in der Brookstraße und seines Patienten. Von den Mördern hat die Polizei seit jener Nacht keine Spur entdeckt. Man vermutet, dass sie sich unter den Passagieren des englischen Dampfers Nora Creina befanden, der vor einigen Jahren an der portugiesischen Küste wenige Meilen nördlich von Oporto mit Mann und Maus untergegangen ist. Das Verfahren gegen den Diener musste aus Mangel an vollgültigen Beweisen eingestellt werden und der Mord in der Brookstraße blieb ein Geheimnis. Ende von Abschnitt 10.